Damit kommen wir zu einem besonders wichtigen Teil Ihrer Vorbereitung. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Sie sehen ein Stück Straße vor sich. Wo Sie jetzt gerade stehen, ist Ihr optimales Ergebnis für diese Verhandlung. Wenn Sie Verkäufer sind, ist das der maximale Preis, den Sie erwarten. Wenn Sie Käufer sind, Ihr Wunschpreis, also der niedrigst denkbare. Und das sollte eine echte Herausforderung sein, nicht der bequeme Weg. Dieser Punkt soll genau an der Grenze zum Unrealistischen sein, wobei Sie das ruhig großzügig definieren sollen. Ihr Optimum müssen Sie so definieren, dass es dem anderen wehtut, wenn Sie diese Forderung aufstellen. Gehen wir ein Stück die Straße runter. Dort befindet sich ein Hinweisschild, auf dem steht realistisches Ergebnis. Stellen Sie sich die Frage, was halten Sie als Verkäufer oder Käufer für marktkonform und durchsetzbar? Seien Sie dabei ehrlich mit sich selbst. Und noch ein Stück weiter die Straße runter steht ein Stoppschild. Ihr Stoppschild. Als Verkäufer der niedrigste Preis, zu dem Sie gerade noch abschließen wollen. Als Käufer der höchste Preis, zu dem Sie gerade noch abschließen wollen. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff Walk-Away Point. Und genau das sollten Sie tun, wenn es bis dahin keine Einigung gibt. Weggehen, weglaufen. Und jetzt spannen Sie sich noch einen Klingeldraht über die Straße, der Sie warnt, wenn Sie sich der Stopplinie nähern. Überlegen Sie sich ein Warnsignal, zum Beispiel eine deutliche Preisschwelle, knapp vor der Stopplinie. Wenn es klingelt, muss Ihre Aufmerksamkeit nach oben gehen, damit Sie nicht unter Ihre Stopplinie geraten. Denken Sie daran, jeder Schritt, den Sie auf dieser Straße in Richtung Stoppschild gehen, kostet Sie Geld oder sonstige Zugeständnisse. Sorgen Sie daher für möglichst viele Hindernisse auf dem Weg in Richtung Stoppschild. Dazu brauchen Sie gute Argumente für Ihre Leistung und Konzessionen, die Sie nicht viel kosten, Ihrem Verhandlungspartner jedoch etwas wert sind. Diese Punkte, also Optimum, realistisch und Stoppschild, legen Sie nicht nur für den Preis, sondern möglichst für alle Verhandlungspunkte fest. Und machen Sie das auch aus Sicht der Gegenseite. Nehmen wir an, Sie verkaufen etwas, dann haben Sie ein Optimum beim höchsten Preis. Ihr Verhandlungspartner kommt Ihnen auf dieser beschriebenen Straße entgegen. Als Käufer ist sein Optimum beim niedrigsten Preis. Das kann weit hinter Ihrem Stoppschild sein. Von diesen beiden Optimalpunkten bewegen Sie sich aufeinander zu. Irgendwo entlang der Straße sollte es einen Bereich geben, an dem sich Ihre beiden Planungen überlappen und keiner sein Stoppschild überfahren hat. Wenn Sie für einzelne Verhandlungspunkte keinen solchen Bereich definieren können, dann stellen Sie sich die Frage, ob Sie das mit anderen Punkten kompensieren können. Wenn es in keinem Punkt einen solchen Bereich gibt, führt eine Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Win-Win-Situation. Sie sollten sich dann fragen, ob eine Verhandlung überhaupt Sinn macht. Okay, Ihr Ziel steht, Sie haben alle notwendigen Informationen, kennen Ihr Optimum, das realistische Ergebnis und Ihre Stopplinie. Je genauer Sie jetzt planen, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen, desto größer ist die Chance, auch tatsächlich anzukommen. Denken Sie daran, es gibt mehrere Wege zu einem Ziel und es können unerwartete Hindernisse auftauchen. Überlegen Sie frühzeitig, welche Stolpersteine es geben kann und wie Sie damit umgehen. Möglicherweise stellt sich Ihr Ziel als unrealistisch heraus, während Sie noch planen, oder Sie stellen fest, dass Sie zu zaghaft waren in der Zielsetzung. Dann sollten Sie Ihr Ziel auf jeden Fall anpassen und auf Grundlage des neuen Zieles weiterplanen. Geben Sie Ihr Ziel jedoch nicht einfach auf, wenn Hindernisse oder Widerstände auftauchen. Jetzt werden Sie aktiv. Gut, nehmen Sie sich ein Blatt Papier in DIN A4 und teilen es wie folgt ein. Ganz oben lassen Sie etwa 5 cm Platz, um dort Ihr Verhandlungsziel einzutragen. Machen Sie darunter einen Strich. Für die nächsten Zeilen brauchen Sie wieder etwa 5 cm. Hier tragen Sie ein, welchen Nutzen es hat, dass Sie für dieses Ziel arbeiten. Fragen Sie, was Sie gewinnen oder vermeiden, wenn Sie das Ziel erreichen. Die untere Hälfte des Blattes teilen Sie in 3 Spalten. In die linke tragen Sie ein mögliche Hindernisse, in die mittlere Lösungen und ganz rechts meine Belohnung. Jetzt drehen Sie das Blatt um. Machen Sie 2 Spalten. In die linke Spalte tragen Sie alle notwendigen Arbeitsschritte ein, in die rechte Spalte, wer diese bis wann erledigt. Und mit diesem Arbeitsblatt gehen Sie an die Zielplanung für Ihre nächste Verhandlung. So, auf dem Zielplanungsbogen hatten wir jetzt bereits eine Spalte für Ihre Belohnung festgelegt. Deshalb die Frage: Womit belohnen Sie sich für den Verhandlungserfolg? Eine schöne Belohnung als Geschenk an sich selbst gibt Ihnen einen Anreiz, am Ziel zu arbeiten und unter Druck standhaft zu bleiben. Gehen Sie über die Zieldefinition hinaus und schreiben Sie sich auf, womit Sie sich für Ihren Erfolg belohnen. Und auch das wieder im Präsens und mit allen Sinnen. Dazu möchte ich Ihnen ein Erlebnis vom Equal Pay Day 2009 erzählen. Am 20. März wollten 60 Coaches in Hamburg über 1000 Frauen zum Thema Gehaltsverhandlung coachen. Eine der Frauen, die ich gecoacht habe, hatte ein ambitioniertes Ziel für ihre Gehaltserhöhung. Die Begründung? Weil es mir zusteht und weil es ungerecht ist, dass ich als Frau so wenig verdiene. Was habe ich zuerst getan? Richtig, den Grund dahinter erforscht. Es ging um Anerkennung der Leistung. Und dann wollte ich wissen, wofür das viele Geld denn eingesetzt wird. Es kam eine Standardantwort. Altersvorsorge, was leisten können. Da habe ich weitergefragt. Und wir landeten bei einem Tango-Kurs in Buenos Aires und einem Leuchten in ihren Augen. Sie erinnern sich an den Claim? Win-win bedeutet nicht, dass wir den Kuchen in der Mitte teilen? Bevor Sie jedoch überhaupt ans Teilen gehen, sollten Sie, gemeinsam mit der Gegenseite, vor und während der Verhandlung, den zu verteilenden Kuchen möglichst groß machen. Versuchen Sie als Verkäufer eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln, die möglichst viele Bedarfe und Bedürfnisse des Käufers befriedigt. Machen Sie aus einem Produkt eine Dienstleistung und vergrößern Sie dadurch zum gegenseitigen Nutzen den Kuchen, den es zu verteilen gibt. Und achten Sie darauf, dass nicht Ihre Umgebung zu Schaden kommt. Treffen Sie also keine Vereinbarungen zu Lasten Dritter, sondern arbeiten Sie an einem dreiseitigen Win. Sie gewinnen das meiste, Ihr Verhandlungspartner gewinnt etwas weniger und die Umgebung gewinnt. Das kann das Unternehmen sein, wenn Sie intern zwischen Abteilungen verhandeln. Das kann die Umwelt sein, die Gesellschaft, die Familie. Fassen wir zusammen. In diesem Abschnitt ging es darum, das Spielfeld zu bestimmen, die Rahmenbedingungen für die Verhandlung festzulegen. Dazu gehört ein möglichst motivierendes Ziel, das Festlegen von Optimum, realistischem Ergebnis und Minimum, das Sammeln von Informationen, die Frage, wo die Verhandlung stattfindet, und die eigene Belohnung.